deiner Kirche. Komm, Jesu, komm zu deiner Kirche und gib ein selig neues Jahr. Komm zu deiner Kirche. Komm, Jesu, komm zu deiner Kirche. Komm und gib ein selig neues Jahr. Und gib ein selig neues Jahr. Ein selig neues Jahr.